mein Lustapparat. Mein prachtvoller Lustapparat. Für das königliche Vorspiel unentbehrlich. Mein Lustapparat. Mein praktischer Lustapparat. Effektiv in jeder Hinsicht, doch gefährlich. Boys, fühlst du das Vibrieren der Energie in dir? So digital, so irreal, so radikal. Du wirst etwas erfahren, was dir kein Mann je bot. Orgasmus bis zum Tod. Mein Lustapparat, mein rastloser Lustapparat, lässt dich stöhnen, kreuchen, wimmern und dann swing. Mein Lustapparat, mein herrlicher Lustapparat, führt zum Höhepunkt, oh, das ganz von allein. Ein Gerät, das optimal ist, sauber, nützlich und genial ist. Es wirkt, es wirkt, es wirkt. Erst lässt es dich erröten und am Schluss wird es dich töten. Es wirkt, es wirkt, es wirkt. Oh ja, ich kann die Wirkung hören. Kein Stöhnen kann es stören. Es wirkt, es wirkt, es wirkt. Oh ja! Yeah.